auf den Karten hier vom U-Bahn-Netz. Das haben wir längst gesehen. Wir kommen. Sternkristall wartet auf uns. Wir kommen. Zwei Tage. Erstes Kapitel. Eine Pfeife. Der schneidige Leutnant de Martinez hatte den Auftrag. Kommt ihm die Schwarzhai von dem Piraten. Als Willi Port Royal erreicht, ist der Sturm vorbei. Die Sonne bricht durch die Wolken und die Vögel beginnen zu singen. Die Wachen vor Fort Wrestlesworth dösen. Wart nicht lange und sie kommt zu ihm in den Garten. Oh, Willi, ich bin ja so froh. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. einige Wochen später. Klar, sie hat ihn schon entdeckt. Logo, habt ihr euch schon mal überlegt, was die für eine Heizkostenrechnung haben muss? Astronomisch hoch, sage ich euch. Königin Corona, Herrscherin über die Sonnenkönige. Wir können den Stern aller Sterne nicht finden. Und wir müssen unbedingt... Oh, ich mag die Erdenkinder. Sie sind sehr lieb. Ich denke ganz besonders an eines. Du lieber Himmel, wenn es so ist, dann hilft...